Die Club Night am Samstagabend. Mit DJ Army aus dem Boderei bei Eschwege. You are now about to witness. Thank you. Sven. Thank you. 21.30 Uhr, H3 mit dem Radioservice, keine Meldungen. Oh, yeah. 22 Uhr und gleich 2 Minuten H3 mit dem Radioservice. Stadtverkehr Frankfurt. Wegen des Museumsuferfestes ist das südliche Mainufer zwischen Friedensbrücke und Alte Brücke sowie die Untermainbrücke gesperrt. time to go. The acid world. We'll be right back. bless America and Russia. A solution to many of the problems. We shall not let it rise again in our land. That's the way of life. Auf geht's zur Abfahrt. Wax attack. Show me your yay yay. Some people from Castle. Oh yeah. Huh? My nose is just go away. .30 A3 mit dem Radioservice. A3 Würzburg Richtung Frankfurt zwischen Dreieck Würzburg West und Wertheim. Fahrbahnsperrung nach Unfall. Mehrere Kilometer Stau. Das Jahr 2043. Einzigste Radiosendung, einzigste Radiostation. HR3. Die letzte Musik, die nach dem dem intergalaktischen Angriff übrig geblieben ist, ist Techno. Thank you. monotone Techno-Musik besser zu ertragen. Boom. I'm going to go to the hospital.

Exaktement, 23 Uhr, H3 mit dem Radioservice. Odenwaldkreis. Die Bundesstraße 45 ist in der Ortsdurchfahrt von Erbach-Lauerbach wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Umleitung ab Michelstadt über Steinbruch, Mossautal nach Hüttental und weiter über die B460. Stadtverkehr Frankfurt. Wegen des Museumsuferfestes ist das südliche Mainufer zwischen Friedensbrücke und Alte Brücke sowie die Untermainbrücke gesperrt. Seconds. 31 seconds. return to the end. Heidi ho! Thank you. 23.30 Uhr HR3 mit dem Radioservice. Odenwaldkreis. Die Bundesstraße 45 ist in der Ortsdurchfahrt von Erbach-Lauerbach wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Umleitungen ab Michelstadt über Steinbuch, Mossautal nach Hüttental und weiter über die B460. Das Gedächtnis spielt uns manchmal seltsame Streiche.